ey yo, Rap Game, Rap Game. Gib mir eine Minute, ich zone allein in dem Modus und schreib mir meine Finger Blut. Ich dreh mit meinen Fingern grüne Schlaf in Armen meiner Blüte. Ey yo, ja, ja, Insomnia, die Hure nimmt mir Nerv, doch gib mir Muse, wenn mich die Dämonen suchen. Twist ich Wörter wie der Kopf von der Bitch aus der Exorzist. Schieb es auf, bis es mich einholt. Dein Lieblingsrapper wünscht mein Flow, wer sein Flow? Ich bin fett, doch rap noch fetter als ich bin. Du Backpacker, Faggot-Rapper, was? Ich bin momentlang auf der Straße, schau den Shit nur mit meinem Arsch an. Hol mein Packet ab, das war's. Geh nach Haus, mörder das Gramm und brainstorm mir ein paar zusammen. Diese Bars sind entstanden, während ich Schwaden rauche. Yeah.